Zum 23. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung richteten jüngst der Landesleiter der Arbeiterpartei Mexikos, Alberto Anaya Gutierrez, und der Vorsitzende der Bewegung vom 26. März Uruguays, Ruben Maria Vera, an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DFRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, Telegramme. Sie äußerten ihre feste Überzeugung davon, dass die großen revolutionären Verdienste von Kim Il-sung mit der Menschheitsgeschichte ewig überliefert würden. Dann bezeigten sie dem Genossen Kim Jong-un, dem obersten Führer der Partei, des Staates und der Armee der DFRK und dem koreanischen Volk Hochachtung.